Wie können die schlauen Patres so dumm sein und dieses Gewürm hierher mitbringen, das ihren schönen Plan, die Begeisterung der Zöglinge für den Orden zu wecken, so sehr gefährdet? Alle Edlen unter den jungen Menschen könnten doch hier durch das Kollegium zur Qual und von Jahr zu Jahr verhasster werden. Nun, die Patres sind Leichname, die zwangsläufig arbeiten und nicht mehr wissen, wie dies Getier die jungen lebendigen Seelen abstößt. Sie können es überdies auch nicht entbehren. Gerade die weltlichen Führer seines geheimen Kriegsheeres muss der Jesuitengeneral später sehr oft in allen Parteien und Verbänden, oft mitten unter den Ketzern, mit Spionagediensten beauftragen. So brauchen sie die große Verstellungskunst ihres Ordens für diese Führer. Sie wissen auch, wie leicht junge edle Seelen noch abzurichten zu gewöhnen sind, wie ganz allmählich das Entsetzen geringer wird und endlich aufhört, weil die seelenzerstörende Wirkung, die schamloses Aushorchen und Umlauern der Kameraden und steter feiger Verrat bewirkt, so groß ist. Das Petzen, das in jeder gesunden Erziehungsanstalt auf die widerlichste, feigste Handlung unter den Kameraden gilt und auch von den Lehrern getadelt wird, ist also auch in diesen Kollegien heilige Pflicht und lobenswertes Verdienst. Auch hier ist ein ganz ausgedehnter Spionagedienst eingerichtet. So kann der Sonnenschein in den Räumen nicht helfen. Die armen jungen Seelen sterben ab, bis sie endlich an das widerwärtige, fortwährende Anzeigen, ebenso wie an das Misstrauen gegen jeden und das Umlauertsein gewohnt sind und es als eine unter allen Menschen selbstverständliche Einrichtung ansehen. Auch bewährt sich die sichere Auslese dieses Systems. Die ehrlichen, offenen, stolzen Naturen erhalten die meisten Strafen. Ja, es kann ihnen blühen, dass man sie, wenn sie unverbesserlich sind, mit Schimpf aus der Anstalt jagt. Die feigen Denunzianten erleben als frühzeitigen Erlass eines heiligen Scheines vorzeitig die Ehrung, ein Aspirant des Marienkindes und schon 2 Jahre früher als andere Marienkind werden zu dürfen. Diese Einkleidung zum Marienkind ist natürlich der sinnvolle Abschluss der Halbdressur, gilt es doch, den Zögling womöglich noch vor seiner Rückkehr in die Heimat durch einen Eid an den Jesuitengeneral, ohne dass er dies weiß, zu binden. Der Orden betont sehr nachdrücklich, und die marianischen Kongregationen beteuern es ebenso sehr, dass der Eintritt in die Schar der heiligen Marienkinder ganz freiwillig sei. Aber es handelt sich eben um den jesuitischen Begriff freiwillig. Man droht dem Schüler bei Fehltaten, dass er nicht Mariane werden dürfe. Dies sei die größte Schande. Wenn je ein Zögling Mut genug hat, sich dieser Auffassung entgegen nicht aufnehmen zu lassen, wird er so lange als minderwertig behandelt, bis er auch nachgibt. Die Ratio Studiorum bestimmt überdies, Zitat, der Rektor hat es nicht als seine letzte Pflicht zu betrachten, dafür zu sorgen, dass die Congregatio B.V. Mariae aus dem römischen Kollegium in das seinige verpflanzt werde. Und wer nicht beitritt, der soll nicht in die Akademie zu literarischen Übungen zugelassen werden. Zitat Ende. Zu Deutsch übersetzt, der soll zu den einzigen, den Zögling anregenden Stunden keinen Zutritt bekommen. So viel über die Freiwilligkeit. Die Seelenverfassung, die zum Eintritt und zum feierlichen Gelübde an Mariae lockt, wird besonders in den Oberklassen der Knabenanstalten mehr und mehr durch einen süßlich-sinnlichen, echt jesuitischen Marienkult gefördert, in dem der Sinn für Schwärmerei jener Jahre, der Sinn für Romantik und das ritterliche Mannesempfinden, das in den Familien der Zöglinge schon oft geweckt wurde, schlau verwertet wird. Es ist dann, Zitat, selbstverständliche ritterliche Ehrenpflicht des Jünglings, in den Ritterdienst der heiligen Jungfrau zu treten, ihre Ehre mit seinem Herzblut zu schützen und zu verteidigen gegen jede Unbill. Zitat Ende. Schon das erste Gelübde des Aspiranten, erst recht das zweite, endgültige, wird am Altar mit einer Art Feierlichkeit geleistet, die auf die halben Kinder Eindruck macht. Ebenso wenig wie jeder andere Sodale weiß der Zögling, dass er sich mit dem Jesuitengeneral eidlich zum blinden Gehorsam für das ganze Leben verpflichtet hat, weil er sich Maria, der Mutter des Christus quasi Präsens gelobte. Es wäre keine Halbdressur, wenn die Patres nicht bei der Erweckung der sinnlich süßen Begeisterung für die unbefleckte Jungfrau Maria etwas reichlich lange bei der Unbeflecktheit verweilten und kaum merklich etwas reichlich viel von dem Leichengift der Verachtung des Weibes in die jungen Seele träufelten, so dass gerade hieran die Halbdressierten leicht im späteren Leben trotz all der erworbenen Verstellungskunst erkennbar bleiben. Zum Schlusse sei noch betont, dass die Exerzitien auch bei den Zöglingen eine große Rolle spielen und ihnen ein Leben ohne diese Gnadenmittel des Ordens kaum mehr vorstellbar ist. Doch gilt von diesen Exerzitien ganz das Gleiche wie von jenem des gesamten Kriegsheeres und aller übrigen Katholiken. Deshalb kommen wir später auf sie und ihre Wirkung zu sprechen. Halb dressiert und doch ahnungslos, dass sie eidlich dem Jesuitengeneral verschworen sind, werden nun die Zöglinge in die Heimat entlassen. Durch Beichtväter und Patres Spirituales dauernd unter Aufsicht und Beratung gehalten, sind sie wohl geeignet, Spionagedienste und andere ehrenvolle Aufträge als Führer im Kriegsheere zu erfüllen. Die Vierteldressur. Für die Abrichtung aller Unterführer und Soldaten des Kriegsheeres wird etwas weniger Mühe und Zeit verwandt. Um allein in den marianischen Kongregationen 7 Millionen Katholiken zu drillen, kann nicht immer langjährige Dressur in Frage kommen. Man muss oft froh sein, sie zu einem Gelübde zu gewinnen, das die Ahnungslosen an den General bindet. Für Abertausende unter ihnen sind aber jahrelange Dressuren möglich, weil der Jesuit heute in den Klosterschulen und in all den Internaten, die von Schulschwestern geleitet sind, die Töchterschülerinnen als Zöglinge aufnehmen und so weiter, und in allen katholisch-konfessionellen Schulen die jesuitischen Dressurmittel bis ins Kleinste aufgenommen sind. Vor allem sorgt man für das Gespenst Loyolas, das Misstrauen, für die Nattern des Umlauerns und die Schlangen des feigen Verrates. Ohne das gibt es eben keine sichere Seelenzerstörung.